unserer Kinderzeit. Unzertrennlich zwei kleine Wunder, viel bestaunt, einander nah und gleich. Es gab niemals Streit. Jetzt wein ich oft. Du bist so weit. Der Prinz ist fort. Das Schloss ist leer. Und die Prinzessin lacht nicht mehr. Vorm Fenster wächst ein Dornenbusch. Ich kann dich nicht mehr sehen. Ich will mich nicht beklagen, doch meine Wunderzeit ist aus. Bald werde ich Mann und Kinder haben und spiel Klavier nur noch zu Haus. Dein Vater hat dich aufgegeben. Er sagt, dass du verloren bist. Wenn er seufzt, steh ich daneben und denke heimlich, dass mein Leben im Grunde schon vorüber ist. Der Prinz ist fort, das Schloss ist leer und die Prinzessin lacht nicht mehr. Vom Fenster wächst ein Dornenbusch, ich kann dich nicht mehr sehen. Der Prinz ist fort, das Schloss ist leer und die Prinzessin lacht.